Früher, denke ich wohl, hätte ich vielleicht Rom gesagt oder gar Berlin oder Paris als mein europäisches Erlebnis. Als Norweger befindet man sich allerdings in der Peripherie. Inzwischen ist für mich eben diese Peripherie-Erlebnis das europäische Erlebnis par excellence. Es kann sich um ein Dorf in Italien handeln oder um ein Dorf in Deutschland oder um ein Dorf in Ungarn meinetwegen oder auch ein Fischerdorf in Nordnorwegen. Irgendwie mit den Jahren bin ich dazu gekommen, eben in diesen Orten auf dem Land das europäische par excellence zu finden. Es kommt mir vor, als ob die Verhaltensweise zwischen den Menschen immer noch mehr von alter europäischer Kultur auf dem Land geprägt sind. Also Höflichkeit zum Beispiel, Rücksichtnahme, ein großes Interesse für die eigene lokale Kultur, für die eigene lokale Kulturveranstaltungen, für die lokalen Gebäude, für die Dorfkirche, für das Ortsmuseum. Irgendwie in dieser urbanen Miniaturwelt, die man auf dem Land, eben in dem Dorf finden kann, kommen noch die alten europäischen Zentraltugenden zum Vorschein. Wenn ein Kind mir fragen würde, was ist Europa? Oder wenn mein Kind mich gefragt hat, was ist Europa, Vater? Dann habe ich wohl auf die Weltkarte gezeigt. Und dieses Gebiet ist natürlich auch nicht ganz leicht abzugrenzen, aber man kann sagen, das ist Europa, das ist unser Weltteil und es gibt 5 Weltteile, also damit fängt man an. Später, wenn das Kind älter wird, lautet natürlich die Frage vielleicht anders. Und dann muss man über die verschiedenen kulturellen Verbindungen und die sprachliche Nachbarschaft und Verwandtschaften sprechen und auch über die Hauptströmungen auf unserem Kontinent. Es ist natürlich so, dass es herrschen, ja, und hat immer geherrscht, große Unterschiede und zum Teil Gegensätze in Europa. Ich denke, in Brüssel leidet man unter einer gewissen Harmoniesucht. Man versucht ein bisschen zu vertuschen, dass es tatsächlich große Unterschiede Ost-West, Süd-Nord in Europa gibt und dass die Auseinandersetzungen zwischen diesen verschiedenen Strömungen und Richtungen nicht immer harmonisch sein können und vielleicht im Europaapparat in Brüssel hat man nicht genug Rücksichtnahme auf eben diese verschiedenen Strömungen, auf diese verschiedenen Temperamente, auf die verschiedenen Kulturen. Die europäische Identität ist nicht nur eine Identität, sondern mehrere Identitäten. Es gibt eine nordische, skandinavische, norwegische Identität, isländische Identität meinetwegen. Es gibt aber auch eine deutsche Identität, eine österreichische, eine schweizerische und meinetwegen auch eine spezifisch liechtensteinische Identität. Das heißt, alle diese Identitäten müssen irgendwie miteinander zusammenleben, aber zusammenleben heißt auch Auseinandersetzung und Konflikt. Ich denke, dass die EU immer noch unter einem demokratischen Defizit leidet. Man kann auch nicht pauschal einen föderativen Staat aus Europa machen. Nicht solange die Menschen sich vor allem noch als Polen, als Deutsche, als Schweden, als Norweger, als Franzosen auffassen. Ich glaube, rein mental herrschen noch irgendwie nicht die richtigen Verbindungen zwischen, sagen wir mal, unseren politischen Instinkten und unserem Gesellschaftsgefühl und das ganze Kram in Brüssel. Die Europäische Union, das politische Geschehen in Brüssel, kommt mir manchmal wie ein Zusatz vor. Es ist, als ob es immer noch etwas ist, was außerhalb deines Landes existiert. Und solange die Menschen sich nicht primär als Europäer und danach als Deutscher, als Polen, als Schweden und so weiter auffassen, so lange soll man nicht zu doll hoffen auf eine gesamteuropäische Identität und an einen föderativen Staat Europa. Das führe zu weit. Das würde nicht gehen. Das wäre dann zu einem Staat geworden, der unter demokratischen Defiziten und Mängeln leiden würde. Was mir am meisten beeindruckt, ist, dass man die Grenzen überqueren kann, ohne überall kontrolliert zu werden, dass es eine gewisse intereuropäische Freiheit gibt, die es erleichtert, den Menschen in diesen verschiedenen Kulturen zu begegnen und dass es auch leichter ist, gegenseitige Begegnungen. Das ist wohl das Beeindrucklichste am neuen Europa.